Maruschka, du bist das schönste Mädel, das ich auf Erden da. Ach ja, Marie, Mara, Marie Maruschka, du bist das schönste Mädelchen, bei dir ist alles da. Was kümmert uns der Dalles? Der Dalles, Maruschka, wir lachen über alles. Marie, Marie, Mara, Mara, Marie Maruschka, du bist das schönste Mädel, bei dir ist alles da. Das ich auf Erden da. Ach ja, Marie, Mara, Marie Maruschka, du bist das schönste Mädelchen, bei dir ist alles da. Was kümmert uns der Dalles? Der Dalles, Maruschka, wir lachen über alles. Marie, Mara, Marie Maruschka, du bist das schönste Mädel, bei dir ist alles da. Uns der Dalles, der Dalles, Maruschka, wir lachen über alles. Marie, Marie, Mara, Mara, Marie, Maruschka, du bist das schönste Mädel, bei dir ist alles da.